man mich und ihr wisst sicherlich, wer ich bin. Hans im Glück nennt man mich, Hans im Glück nennt man mich und ich bin ebenso, wie ich bin. In jedem Falle, Falle, Falle tausche ich alle, alle, alle schönen Dinge, die ich habe, immer ein. Für einen Klumpen Gold, ja Gold, da nehme ich ne Kuh. Hans im Glück nennt man mich, Hans im Glück nennt man mich und ich glaub, dass das mit dem Glück auch stimmt. Hans im Glück nennt man mich, Hans im Glück nennt man mich, ich find's schön, wenn einer etwas von mir nimmt. Das Huhn es eben sein, dann tausche ich es vielleicht ein für einen Stein. Hans im Glück nennt man mich, Hans im Glück nennt man mich und ihr wisst sicherlich, wer ich bin. Hans im Glück nennt man mich, Hans im Glück nennt man mich und ich bin ebenso, wie ich bin. Und ich bin ebenso, wie ich bin.